Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet einen entspannten Sonntag. Also, mein Sonntag war bis jetzt ziemlich chillig, muss ich sagen. Ich habe da hinten so ein bisschen auf meiner Matte, ich habe so eine Faszienrolle, um dich so ein bisschen über den Rücken rüber, so über jeden einzelnen Punkt, so ein bisschen um die Wirbelsäule wieder so ein bisschen einzuranken quasi. Das war auch eine schöne Sache und, oh, hier der Nachbarhund. War auch ziemlich entspannt. Kimber ist gerade nicht da, also wenn er jetzt hier wäre, dann hätten die beiden Hunde angefangen zu telefonieren. Ja, habt ihr wahrscheinlich gehört, den Nachbarhund. Das ist hier so im Dorf sowieso so ein Phänomen. Die Hunde, also der eine Hund fängt an zu telefonieren, er wählt quasi, ich sag mal, die telefonieren, weil der eine Hund bellt. Dann der nächste Hund hört das, nimmt den Hörer ab, bellt auch, dann geht das hier die ganze Straße runter. Also es geht wie so eine Welle im Stadion quasi so einmal durchs Dorf dann, wenn irgendein Hund anfängt zu bellen. Aber wie gesagt, Kimber wäre sonst auch einer, der das Telefonat quasi weiterleitet, aber er ist jetzt gerade nicht hier. Ich werde erst, nachdem ich jetzt das Video hier gemacht habe, rüberfahren und mit Kimber eine große Runde gehen. Er ist erst nächste Woche wieder bei mir für ein paar Wochen und ich habe das jetzt gerade mit meiner Ex so geregelt, weil ich jetzt noch ein paar Termine habe, die ich alle erledigen muss. Und wie gesagt, ich lasse ihn nicht gerne über Stunden alleine. Das ist einfach, so hat er wenigstens bei ihr da Gesellschaft und ist nicht alleine den ganzen Tag. Und Leo ist ja auch da, der unser zweiter Hund. Ja, und deswegen fahre ich auch gleich rüber, wenn ich das Video gemacht habe und gehe mit ihm eine schöne Runde. Mit beiden genauer gesagt. Und ohne Ex versteht sich. Nur mit Hunden. Soll ja Spaß machen. Wir werden den Sonntag nicht versauen. Ja, so ist der Plan. Wie ihr seht, bin ich hier wieder in einem kleinen Fenster. Das heißt, ich habe was ich unbedingt mit euch teilen möchte. Und ich hatte ja gestern im Video schon angesprochen, dass Dr. Dre, also ein gefeierter Rapper, den ich sehr gefeiert habe, als ich ungefähr 18, 19, also den guten Mann habe ich, wie gesagt, sehr gefeiert, als ich so 18, 19, 20 war. Und seine Frau reicht jetzt gerade, hat gerade jetzt die Scheidung eingereicht vor ein paar Tagen und will die Trennung. Und da habe ich, wie gesagt, einen sehr interessanten Artikel gefunden, den ich gerne mal mit euch teilen möchte. Ich blende den mal ein. Und da ist er. So, das Ganze ist auf Englisch. Ich werde mal mit meinen, ich sag mal, mittelmäßigen Englisch-Skills das Ganze mit euch gemeinsam mal durchgehen, euch das vorlesen und dann das Ganze mal übersetzen für den einen oder anderen, der der englischen Sprache nicht so mächtig ist. Also ich komme also ziemlich gut klar damit. Ja, schauen wir noch mal rein. Also kommt von heavy.com. So heißt die Seite, die das hier veröffentlicht. Ich werde euch das auch hier dann unter dem Video verlinken, falls ihr euch das noch mal in aller Ruhe anschauen wollt. Also Dr. Dre's Wife Nicole Young has filed for divorce after 24 years of marriage. Heißt, dass also Dr. Dre's Frau Nicole Young nach 24 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht hat. Ja. Bedeutet, ist schon mal heftig. 24 Jahre, wie gesagt. Und Dr. Dre ist natürlich ein sehr erfolgreicher Mensch. Da geht jetzt gleich weiter in dem Artikel. Und das hat natürlich Konsequenzen. Schauen wir mal weiter. Also, das ist der gute Mann, ist so ein bisschen älter geworden. Er ist jetzt, glaube ich, 50. Damals 2000, logischerweise 20 Jahre her, da war der 30. Und da war der Typ natürlich, der war krass drauf, der hat gute Musik gemacht und hat dementsprechend Erfolg gehabt und alle Frauen lagen ihm zu Füßen. Also wer es nicht kennt, sollte mal bei YouTube eingeben, Up in Smoke Tour 2000 oder 2001. Da sieht man unter anderem, wie die Frauen reagiert haben, als sie auf diesem Konzert quasi ihre Musik präsentiert haben und wie die Frauen da quasi abgegangen sind, kann man sich da sehr gut mal anschauen. Da bekommt man mal, auch wenn man den Mann jetzt nicht kennt, wenn man jetzt jünger ist, bekommt man mal ganz guten Überblick, was der früher so bewegt hat. Also es war schon gewaltig. Ja, also Nicole Young was married to Rapper and Record Executive Dr. Dre, whose real name is Andre Rommel Young, for more than 24 years. But the couple decided to call it quits in 2020. According to Los Angeles County Court documents cited by The Blast, Young filed for divorce on June 29 and cited irreconcilable differences as the reason. Also heißt übersetzt, Nicole Young, war verheiratet, sie hat ja die Scheidung eingereicht. Mit dem Rapper Dr. Dre und Plattenlabel-Boss quasi, Record Executive, dessen echter Name André Rommel Young ist. Für mehr als 24 Jahre waren die also verheiratet. Aber das Paar hat sich entschieden, bekannt zu geben, dass es 2020 zu Ende sein soll. Gemäß LA County Gericht, also gemäß den Dokumenten des LA County Gerichts, zitiert von The Blast, also das ist so eine Zeitung wahrscheinlich, hat Young, also sie, die Scheidung eingereicht am 29. Juni und gab an, dass es unüberbringbare Schwierigkeiten, also Differenzen zwischen den beiden gibt, als Grund angegeben. Ja, so sieht das aus. 29. Juni, wir haben jetzt den 5.7., also gerade mal ein paar Tage her, es ist taufrisch. So. She's asking for spousal support, TMC reported. The couple shares two grown children, Truth and Truly. Also sie hat nachgefragt oder beziehungsweise sie hat beantragt quasi, asking for spousal support ist für ehelichen Unterhalt. Also sie hat quasi ehelichen Unterhalt beantragt, so wie dieser TMZ reported. Ja, das Paar hat zwei erwachsene Kinder, Truth and Truly, also ich würde mal sagen Junge und Mädchen. Hier ist, was ihr wissen müsst, here is what you need to know. Young may be entitled to half of Dr. Dre's estimated 800 million. So, also sie hat wahrscheinlich Anspruch, also sie könnte Anspruch haben auf die Hälfte von Dr. Dre's geschätztem Vermögen von 800 Millionen Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. So, 800 Millionen Dollar hat der Mann geschätzt und wenn das jetzt so sein sollte, dann könnte sie, das wird das Gericht feststellen, aber sie wird definitiv eine nicht unerhebliche Summe bekommen und deswegen ist es auch irgendwie ironisch, dass die Seite, auf der das veröffentlicht wird, Heavy heißt, weil das, was hier stattfindet, ist wirklich Heavy und das, was da an Assets, also an Vermögenswerten transportiert wird, wird auch Heavy sein. Was mir noch aufgefallen ist, also das sind die beiden hier, da ist mir aufgefallen, Dr. Dre, his wife Nicole, Thread Young on June 25, ach, 2010, okay, das ist jetzt schon wieder 10 Jahre her, okay, alles klar. Da scheint sie ja noch sich zu freuen. So, Dr. Dre has an estimated net worth of at least 800 million, according to Forbes, while Celebrity Net Worth lists his total wealth as 820 million. A significant portion of that financial success can be attributed to his Beats by Dr. Dre headphones. Also Dr. Dre hat ein geschätztes Nettovermögen von wenigstens 800 Millionen, gemäß den Auskünften des Forbes Magazines. Während Celebrity Net Worth, also es wird auch irgendein Magazin sein, hat sein gesamten Reichtum quasi gelistet mit 820 Millionen, ist das bei denen angegeben. Ein wesentlicher Teil dieses finanziellen Erfolges kann Beats by Dre zugerechnet werden. Also er hat Beats by Dre quasi gemacht, also die Kopfhörer, die jeder hat, mit diesem B drauf, diese Beats, und die waren so erfolgreich und deswegen kann man das da zurechnen. Ja, Dr. Dre und Co-Founder Jimmy Lovin oder Iovin, ich nenne ihn mal Lovin, Jimmy Lovin, the chairman of Interscope, Geffen A&M Records, launched Beats Electronics in the mid-2000s. The company was focused on creating and selling premium earphones and speakers. They also founded Beats Music, a streaming subscription service. Okay, Dr. Dre und sein Mitgründer Jimmy Lovin, der Vorstandsvorsitzende von Interscope Geffen A&M Records, also irgendeine Plattenfirma, haben Beats gegründet in den Mitte 2000er Jahren, also 2005 oder was. Die Firma hat sich darauf fokussiert, Premium-Kopfhörer und Lautsprecher herzustellen und zu verkaufen. Sie haben ebenso Beats Music gegründet, einen Streaming-Subscription-Service, also ein Streaming-Abo-Service, also sowas wie Spotify quasi. Apple purchased Beta. Ja, da muss ich schon dran denken, Beta Music. Ja, wenn du geheiratet hast, wirst du definitiv betaisiert, wie man jetzt hier merkt. Apple purchased Beats Music and Beats Electronics in 2014 for $3 billion, according to an Apple news release. Lovin explained at the time that he had long envisioned going into business with Apple. I've always known in my heart that Beats belonged with Apple, Lovin said in a prepared statement. The idea when we started the company was inspired by Apple's unmatched ability to marry culture and technology. Apple's deep commitment to music fans, artists, songwriters and the music industry is something special. Also Apple hat Beats Music und Beats Electronics 2014 für 3 Billion sind 3 Milliarden Euro, Dollar gekauft. Das muss man sich mal vorstellen. 3 Milliarden. Ich weiß tatsächlich, es schockt mich, viele wissen das nicht, deswegen sage ich es einfach nochmal. 1 Milliarde sind 1000 Millionen. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was das, wie heavy also das aufs Konto fließt, wenn solche Beträge fließen. Das sind die Beträge, die, mit denen ich so kenne, mit denen ich so zu tun habe, wirklich nur Spielgeld. Also 3 Milliarden, für 3 Milliarden hat Apple das Ganze gekauft von Lovin und Dr. Dre. Lovin erklärte, dass at the time he said he had envisioned going into business with Apple. Achso, dass er sich schon lange vorgestellt hat, irgendwie Geschäfte mit Apple zu machen. Also hat er erklärt, dass er sich das schon lange vorgestellt hat. Er hat immer in seinem Herzen gewusst, dass Beats irgendwie zu Apple gehören. Also er hat das Exit schon gerochen, weil es natürlich das Beste, was man mit einer Firma haben kann, ist beispielsweise, wenn man sich mit der Firma nicht mehr beschäftigen muss und man kann sie für einen solchen Betrag exiten. Das ist natürlich des Unternehmers feuchter Traum, sage ich jetzt einfach mal. Besser geht nicht. Dann braucht man sich damit nicht mehr rumplacken und kann quasi endlich sein Leben genießen. Also er hat schon immer in seinem Herzen gewusst, dass das Beats zu Apple gehört. Er hat dann dementsprechend natürlich auch die Geschicke darauf ausgerichtet, mit denen irgendwie ins Geschäft zu kommen. Hat Lovin in einem vorbereiteten Statement gesagt. Die Idee, als sie die Firma gegründet haben, war inspiriert bei Apples unübertropfender Fähigkeit, Kultur, also den Zeitgeist quasi und die Technologie zu verheiraten. Apples Deep Commitment to Music Fans, also Apples Verpflichtung, sage ich jetzt einfach mal, zu den Musikfans, zu den Artisten, also zu den Künstlern, Songschreibern und der Musikindustrie ist etwas Spezielles. So sagt er das. Also er muss dabei auch ein bisschen, muss auch mal den Beutel in den Mund nehmen von Apple, wenn er dann sowas sagt, weil die haben ihn ja natürlich mega reich gemacht. According to Forbes, Dr. Dre owned as much as 25% of Beats when Apple bought it. The newspaper reported that after Dr. Dre and Lovin made debt payments, Dr. Dre's take-home pay from the sale was about 500 million. Okay, das heißt, also gemäß den Auskünften von Forbes Magazine gehörten Dr. Dre 25% von der Firma, also von Apple Music, also nee, Beats Music und Beats Electronics, und als Apple das gekauft hat. Und das Forbes Magazine berichtete, dass nachdem Dr. Dre und Lovin ihre Schulden quasi bezahlt hatten, war das, was noch überblieb quasi für Dr. Dre's Take-Home, Pay from the sale was about 500 million, heißt also, das, was er dann noch mit nach Hause nehmen konnte, waren 500 Millionen Dollar. Katsching! Da scheppert es natürlich auf dem Konto, das ist natürlich eine wundervolle Sache. Aber wie wir sehen, und das ist ja genau das, warum ich euch das auch zeige, das deckt sich ja hier mit unseren Themen, dass auch derartige Erfolge schützen einen Mann nicht davor, dass man geschieden wird. Und sie schützen einen nicht davor, dass die Frau dann zugreift auf seinen Erfolg, weil sie hat da ja definitiv, also sie wird da nichts gemacht haben. Sie hat den Grundstein für diese Karriere nicht gelegt, sie hat nicht gerappt, sie hat diese Konzerte nicht gegeben, sie hatte diesen weltweiten Erfolg nicht, sie hat diese Firma nicht mitgegründet, gar nichts. Das Einzige, was sie gemacht hat, ist, sie hat zur richtigen Zeit den richtigen Mann geheiratet. Ja, so. Und ich denke, das wird er, wenn er es nochmal ändern könnte, würde es wahrscheinlich nicht nochmal genauso machen. Ja, schauen wir es mal weiter. His estranged wife may be entitled to a half of his assets. According to California law, couples in that state split the sum of assets earned or contributed during the course of the marriage unless a different arrangement was agreed upon before tying the knot. TMZ, citing sources connected to Nicole, reported that Young and Dr. Dre did not sign a prenuptial agreement when they got married in 1996. Also seine zerstrittene Frau könnte Anspruch auf die Hälfte seiner Vermögenswerte haben, gemäß kalifornischem Gesetz. Da muss man sich mal vorstellen. Sie hat die Hälfte Anspruch auf die Hälfte seiner Vermögenswerte. Paare in diesem Staat, also in Kalifornien, teilen die Summe der Vermögenswerte, die verdient wurden oder beigetragen wurden, während ja, während der Ehe quasi. Es sei denn, eine andere Vereinbarung, also es gibt eine andere Vereinbarung, bevor sie quasi geheiratet haben. So, also bevor das dort besiegelt wurde. TMZ zitiert Quellen, die mit Nicole was zu tun haben, dass sie und Dr. Dre keinen Ehevertrag geschlossen haben, als sie 1996 geheiratet haben. So. Das heißt, dementsprechend hat sie Anspruch, also könnte sie Anspruch werden, sie wird Anspruch, die Gerichte, wir kennen ja diese ganzen Urteile, werden ihr das zusprechen. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Also wenn dieser Mann 800 Millionen Dollar besitzt, bekommt sie jetzt 400 Millionen Dollar für 24 Jahre Luxusleben mit diesem Mann. Also, und ihre Leistung, was ihre Leistung daran war, brauche ich hier nicht weiter auszuführen. Ich denke, das ist uns allen klar. Ja. So, hier sind die beiden nochmal, wo sie jünger waren hier, 2001. Ja, ja. Und ja, so kann das laufen. Nicole Young was already married when she first met Dr. Dre. She tied the knot with NBA player Cedal Threat in 1992, when she was about 22 years old. Also Nicole Young war schon mal verheiratet vorher, bevor sie das erste Mal Dr. Dre traf. Sie hat quasi das Ganze schon einmal besiegelt mit NBA Player Cedal Threat 1992, als sie 22 Jahre alt war. Threat was playing for the Los Angeles Lakers during his marriage to Young and played for the Philadelphia 76ers and the Chicago Bulls earlier in his career. The New York Times reported in 2007 that Threat was the father of as many as 14 children, but he and Young did not have any children during their short marriage. Also dieser Basketballspieler, Cedal Threat, hat für die LA Lakers gespielt. Boah, jetzt regnet es aber draußen. Während er mit ihr, mit Nicole, verheiratet war und spielte auch für die Philadelphia 76ers und die Chicago Bulls früher in seiner Karriere. Die New York Times berichtete in 2007, dass er 14 Kinder hat, aber dass er mit Nicole Young keine Kinder hat, weil sie nur während der kurzen Ehe. According to US Weekly, Dr. Dre lured Young away from her first husband with romantic letters. Dr. Dre allegedly asked Nicole to leave Threat in order to be with him. Okay, also gemäß den Auskünften wieder der anderen Zeitung, US Weekly, hat er sie, hat Dr. Dre Young, also Nicole, mit romantischen Briefen von ihrem ersten Ehemann weggelockt. Also das ist schon hart, Beta. Also das hätte ich nie gedacht. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so ist. Das kann man jetzt nicht bestätigen quasi. Das wird jetzt hier so, hier Dr. Dre allegedly, also angeblich hat er Nicole gefragt, ob sie nicht den Basketballspieler verlassen will, um mit ihm zusammen zu sein. Also angeblich, man weiß es nicht. Wenn er hier romantische Briefe geschrieben hat, ist das schon Hardcore-Beta und deckt sich nicht mit dem Bild, das ich von ihm hatte. So. Und ich hätte auch nicht gedacht, ich wusste das alles gar nicht, ich habe ihn ja dann irgendwann auch nicht mehr weiterverfolgt und ich wusste gar nicht, dass der verheiratet ist. Ich dachte, er ist ein Mega-Player. Also wenn man sich das Up in Smoke Tour anguckt, wie die Frauen da ausrasten, was da Backstage los ist und so weiter, hätte ich nie gedacht, dass Dr. Dre verheiratet ist. Ja, ich wusste es nicht besser. Auch er ist verheiratet, auch er wird geschieden, auch er wird 50% seiner Assets verlieren. Das ist schon gewaltig. They got married in May 1996. They welcomed a son, Truus Young. The following year, daughter Truly was born in 2001. Also Tochter und Sohn haben sie zusammen. Ja. So. Ah ja, hier geht's weiter. Entertainment outlets such as Entertainment Tonight, Pop Culture and TMZ have reported Nicole Young has worked as an attorney, but there does not appear to be a record of her practicing law in California, and it is unclear where she may have obtained a law degree. Okay, so, also Berichterstatter quasi, also Klatsch und Tratsch, Berichterstatter, Entertainment Outlets, ich übersetze das mal so, also Entertainment Tonight, Pop Culture, TMZ, das werden so Klatschpressen sein, denke ich, weiß es nicht genau, ich habe es nicht nachvollzogen, ist auch unwichtig, haben berichtet, dass sie schon mal als Anwalt gearbeitet hat. So. Attorney ist ein Anwalt. aber es gibt wohl keine Aufzeichnungen darüber, woher sie, ob sie einen Abschluss da hat und so weiter. Also es ist unklar. So, das ist also eine riesenrote Flagge. Das heißt, wenn sie auch noch eine Anwältin ist, dann, ja, dann ist es wahrscheinlich sogar so, dass sie die rechtlichen Zusammenhänge also ganz genau kennt. Und selbst wenn sie nur mal im Rechtsjargon geschnuppert hat, wird sie auf jeden Fall ein Verständnis dafür haben, was ihr zusteht im Falle einer Scheidung. Und ja, also das ist ja wieder genau das, deckt sich wieder mit unseren Themen oder auch mit meinen Themen, warum man auf jeden Fall nicht heiraten sollte. Man kann seine Frau nicht glücklich machen. Selbst er kann seine Frau nicht glücklich machen und sie reicht nach 24 Jahren die Scheidung ein wegen irreconcilable differences, also wegen unüberwindbarer Probleme. So, sie ist also nicht mehr einsichtig. Muss sie ja auch nicht mehr sein, das ist ja das Nächste. Wenn sie jetzt, sie muss sich jetzt also dem Mann, der diese 800 Millionen akkumuliert hat, nicht mehr fügen, weil sie weiß, sie muss nur sagen, ich bin nicht glücklich, ich möchte die Scheidung und sie weiß, sie bekommt die Hälfte seiner Vermögenswerte. So einfach ist das. Welchen Hebel hat er denn jetzt noch? Also es heißt im Klartext, mit der Hochzeit hat er seine Rechte quasi abgegeben. Seine Rechte an seinem Vermögen, seine Rechte an seiner Selbstbestimmung, seine Rechte an all diesen Dingen. Und das ist so einfach nur schrecklich. Und ja, das tut mir sehr leid für ihn. Hätte er nie machen sollen. Aber damals, also das ist ja wieder das gleiche Zeichen. Dieser Mann ist ein Alpha, das ist ein Alpha-Unternehmer, ist ein Alpha-Rapper, ist ein Alpha-Executive, also vom Plattenlabel-Boss und so weiter. Der hat Eminem rausgebracht. Das ist auf jeden Fall ein Geschäftsmann, der was drauf hat. Also das ist nicht irgendwer, dieser Dr. Dre. Also der hat definitiv was geleistet und ist auch definitiv ein Alpha. Aber wie man wieder sieht, ein Blue-Pill-Alpha. Und ja, diese blaue Pille verursacht am Ende gewaltige Schmerzen und da bin ich ja froh, muss ich wirklich sagen, dass ich hier mit 38 Jahren so sitze, redpilled bin, zwar nicht ansatzweise so reich wie er, aber alles, was ich jetzt machen werde, werde ich nur noch mit dem Finanzamt teilen müssen, nach aktuellem Wissensstand, aber nicht mehr mit einer Frau. Weil sonst hat man ja noch ein zweites Finanzamt. Erstmal muss man 50% dem Finanzamt geben und dann muss man nochmal 50% der Frau geben. Das ist ja ein never-ending Wahnsinn. Ja, also wie gesagt, Männer, auch mit 800 Millionen, das ist die Lehre, die wir daraus ziehen können, kann man eine Frau nicht glücklich machen. Es ist nicht möglich. Auf einmal gibt es unüberbrückbare Differenzen. Und dann reicht sie die Scheidung ein. Und ja, dann nimmt sie die Hälfte einfach mit. Männer, ich denke, die Message ist klar. Also, wie gesagt, versucht nicht, Frauen glücklich zu machen. Heiratet keine Frau, zieht nicht mit ihr zusammen, gebt kein Geld aus für eine Frau. Es macht halt einfach tatsächlich keinen Sinn, weil auf dem Long Run geht die Nummer einfach nicht auf. Männer, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, den Artikel verlinke ich hier unter dem Video. Lasst mir gerne ein Like da hierfür. Schreibt mir was in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.